1. Und der Herr sprach zu Mose, 2. Sprich zu Elisa, dem Sohn des Priesters Aaron, dass er die Rajafanen vom Brandopferalter aufheben das Feuer von dort wegschut, den 3. Die Rajafanen dieser Sünde sind heilig geworden, daseimit ihrem Leben dafür besold haben, man soll sie zu Dunnenplatten ausschmieden und damit den Alter bedecken. Weil sie dies Rajafanen vor den Herrn gebracht haben, sind sie heilig und sollen den Israeliten als ein Warnen sagen dienen. 4. Daraufhin nahm Elisa, der Priester, die Kupfern und Rajafanen, welch die durch das Feuer getöteten Dage bracht hatten, und man schmiedet sie zu einem Überzug für den Alter aus. 5. Als ein Mahnzeichen für die Israeliten, damit niemand, der nicht zu Aarons Nach kommen gehort, sich dem Herrn nahen darf, im Ratschewerk dazu bringen. So soll verhindert werden, dass in dasselbe Widerfahrt y Korakund seiner Grupp, y es der Herr durch Mose angekündigt hat. 6. Am nächsten Morgen jedoch mert die gesamte Gemin der Israeliten gegen Mose und Aaron und rief, hat die Menschen getotet, die dem Herrn gehorten. 7. Als sich die Gemin gegen Mose und Aaron versammelte, blickten die zum Offenbarung Zelt, und sogleich bedeckt die Wulk das Zelt, und die Herrlichkeit des Herrn erschien. 8. Daraufhin gingen Mose und Aaron vor das Offenbarungszelt. 9. Und der Herr sprach zu Mose. 10. Entfernt euch von dieser Gemind, damit ich sie augenblicklich vernichten kann. Daraufhin fielen sie auf ihr Angesicht. 11. Mose aber sagt zu Aaron, nimm die Rajafan, full Feuer vom Alter hinein, lege Rajawerk darauf und bring es schnell in die Gemind, für sie sooner zu leisen. Denn der Zorn des Herrn ist bereits ausgebrochen, die Plage hat begonnen. 12. Aaron nahm die Rajafan, wie Mose es befohlen hat, und eilte mitten in die Volksmenge. Da die Plage bereits unter dem Volk begonnen hat, rauschete und leistet so sooner für das Volk. 13. Als er zwischen den Toten und den Lebenden stand, wurde die Plage gestoppt. 14. Die Zahl der, die durch dies Plage starben, betrug 14.700 Personen, zusätzlich zu denen, die wegen Korax Rebellion umgekommen waren. 15. Dann kehrte Aaron zu Mose vor den Eingang des Offenbarungszeltes zurück, und die Plage war beendet. 16. Und der Herr sprach zu Mose. 17. Sprich zu den Israeliten und lass dir von jedem Stamm einen Stab geben, von allen ihren Fürsten, also in Schism's Wolf Stab. Schreib den Namen Jeds Fürsten auf seinen Stab. 18. Den Namen Aarons aber schreib auf den Stab des Stams Levi, den ein Stab repräsentiert das Oberhaupt Jeds Stams. 19. Lege sie dann im Offenbarungszelt vor die Bundeslade, wo ich mich dir gewöhnlich offenbar. 20. Der Stab des Genigen, den ich erwähl, Word Spreesen, auf dies Weise Word ICH das Mehren der Israeliten, das sie gegen euch richten, zum Schweigen bringen, damit es mich nicht noch einmal belastigt. 21. Nachdem Mose dies den Israeliten mitgeteilt hat, übergeben im All Eier Fürsten, Stamm für Stamm, Jewels einen Stab, in Schism's Wolf Stab, wo bei Aaron Stab unter ihnen war. 22. Danach legte Mose dies Stab vor den Herrn im Offenbarungszelt nieder. 23. Als Mose jedoch am folgenden Morgen das Offenbarungszelt betrat, hat Aaron Stab vom Stamm Levi gesprossen, trieben Bluten getrieben und trug nun Reihe für Mandeln. 24. Daraufhin bracht Mose als Stab aus dem Heiligtum zu den Israeliten heraus, sie sahen sie sitchen, und jeder nahm seinen Stab zurück. 25. Der Herr aber befahl Mose, lege Aaron Stab wieder vor die Bundeslade, damit als ein Mahnzeichen für die Widerspenstigen aufbewahrt bleibt und Mehren ein End hat, so dass es mich nicht noch einmal belastigt, andernfalls mussten sie sterben. 26. Mose tat, wie der Herr ihm befohlen hat. 27. Die Israeliten aber sagten zu Mose, wahrlich, wir werden umkommen, wir sind all verloren. 28. Jeder, der sich der Wohnung des Herrn nahet, muss sterben, sollen wir denn all sterben.